Alte saß und lachte. Sie schüttelte sich förmlich vor Lachen, einem leisen, unhörbaren Lachen aus Leibeskräften an sich haltend, damit er es nicht höre. Da schien es ihm, als würde die Tür zum Schlafzimmer ein wenig geöffnet, und auch dort schien man zu lachen und zu flüstern. Die Wut übermannte ihn. Er begann aus aller Kraft, der Alten auf den Kopf zu schlagen, aber mit jedem Schlage wurde das Lachen und Flüstern im Schlafzimmer immer stärker und hörbarer, und die Alte schüttelte sich nur so vor Lachen. Er stürzte hinaus. Aber das ganze Vorzimmer ist schon voll von Menschen, die Tür zur Treppe ist weit geöffnet und auf dem Flur, auf der Treppe und weiter bis nach unten stehen Menschen, Kopf an Kopf, und alle blicken auf ihn, alle sind still, scheinen auf etwas zu warten und schweigen. Sein Herz krampfte sich zusammen, die Füße ließen sich nicht mehr bewegen, waren wie angewachsen. Er wollte schreien und erwachte. Er holte schwer Atem. Aber merkwürdig, der Traum schien sich immer noch fortzusetzen. Seine Tür war weit geöffnet und auf der Schwelle stand ein völlig Unbekannter und betrachtete ihn sehr aufmerksam. Raskolnikow hatte die Augen noch nicht ganz geöffnet und schloss sie auch sofort wieder. Er lag auf dem Rücken und rührte sich nicht. »Ist das noch ein Traum oder nicht?« dachte er und hob kaum merklich die Wimpern, um zu sehen. Der Unbekannte stand immer noch auf derselben Stelle und fuhr fort, ihn zu betrachten. Auf einmal trat er vorsichtig über die Schwelle, schloss leise die Tür hinter sich, ging an den Tisch und wartete eine Weile. Während dieser Zeit wandte er keinen Blick von Raskolnikow und setzte sich leise auf einen Stuhl neben das Schlafsofa. Seinen Hut legte er auf den Boden neben sich, stützte sich mit beiden Händen auf einen Stock und legte das Kinn auf die Hände. Man konnte sehen, dass er sich anschickte, lange zu warten. Soweit Raskolnikow durch die blinzelnden Wimpern sehen konnte, war dieser Mann nicht mehr jung, stämmig und hatte einen dichten, hellblonden, fast weißen Bart. Es vergingen etwa 10 Minuten. Es war noch hell, aber der Abend nahte schon. Im Zimmer herrschte vollkommene Stille. Selbst von der Treppe war kein Laut zu hören. Nur eine große Fliege summte und stieß im Fluge immer wieder an die Fensterscheibe. Schließlich wurde es unerträglich. Raskolnikow erhob sich plötzlich und setzte sich auf den Divan. »Nun sagen Sie schon, was Sie wollen.« »Sehen Sie, ich wusste es doch, dass Sie nicht schliefen, sondern sich bloß den Anschein gaben«, antwortete der Unbekannte eigentümlich und lachte ruhig. »Erlauben Sie, mich Ihnen vorzustellen. Arkadi Iwanowitsch Svidrigailow.«